Zehntes Kapitel: Die revolutionäre Freimaurerei, insbesondere in Amerika und Frankreich. Was hat es für einen Sinn, wenn im Ritter Kadoschgrad Durchstöße gegen eine Königskrone gerichtet werden? Der Ritter Kadoschgrad ist der 30. Grad der schottischen Lehrart, der wichtigste Grad des ganzen Systems. Der Aufzunehmende hat bei der Aufnahmsfeier tatsächlich Dolchstöße gegen eine päpstliche Tiara und gegen eine Königskrone zu führen. Es soll damit sinnbildlich an die Hinrichtung des Templergroßmeisters Jakob Molay erinnert werden, der am 11. März 1314 angeblich als schuldloses Opfer des päpstlichen und königlichen Despotismus bei langsamem Feuer verbrannt wurde. Die Zeremonie selbst wird von Freimaurern zugegeben und ist auch in unterrichteten Kreisen ziemlich allgemein bekannt. Der Geist der Rache, der daraus spricht, ist übrigens heute noch genauso lebendig wie zuvor. Die deutschen Hochgardlogen, vor allem die echten Rosenkreuzer, lehnen die Rache ab. Es wird betont, dass Gott allein das Recht hat, Rache zu üben. Aus dem Briefe eines deutschen Hochgardmaurers an den Verfasser. Der hochgeachtete Bruder Albert Pieke, der oberste Chef der amerikanischen Hochgrad-Freimaurer, gibt in einem Rundschreiben an alle Freimaurer der Welt folgende Anweisungen, die den gleichen Geist der Rache gegen alle Tyrannen atmen. In Wort und Schrift, mit Einsetzung unseres ganzen offenen und geheimen Einflusses, mit unserer Börse und, wenn nötig, auch mit unserem Schwerte, wollen wir die Sache des menschlichen Fortschrittes fördern, auf die Befreiung des menschlichen Geistes und menschlichen Gewissens und auf die Verwirklichung der menschlichen Gleichberechtigung hinarbeiten. Wo immer eine Nation sich erhebt, um ihre Freiheit zu erringen oder wieder zu erringen, wo immer der Menschengeist seine Unabhängigkeit erstreitet und das Volk seine unveräußerlichen Rechte zurückfordert, dahin sollen sich unsere wärmsten Sympathien wenden. The Inner Sanctuary Part 4, The Book of the Holy House, Washington. Charleston, South Carolina, 1867, Seite 547, zitiert nach Hermann Gruber. Das Recht auf Empörung wird hier ausdrücklich anerkannt. Die Freimaurerei will allen jenen Völkern helfen, die ihre Befreiung anstreben, alle Revolutionen unterstützen, die sich gegen die verhassten Tyrannen richten. Wenn in freimaurerischen Schriften von Tyrannen die Rede ist, so sind damit stets und ausschließlich die Monarchen gemeint. Wilhelm II. Ist in ihren Augen ebenso ein Tyrann wie der allzu gütige Kaiser Franz Josef I., der König von Spanien genauso wie der König von Griechenland. Eine Ausnahme machen nur jene Könige, die Freimaurer sind oder sich von ihnen willig führen lassen. Bruder Albert Pieke verabscheut also die Tyrannen, das heißt Monarchen, und seine Anschauung ist in der Freimaurerei als die herrschende zu betrachten. Ein von hohen Idealen beseelter Freimaurer kann kühn einen Schlag gegen die Tyrannei führen und sich mit anderen zu einer Verschwörung verbinden, um durch Mittel, die sonst verwerflich wären, Abhilfe für die unerträglichen Missstände zu schaffen. Siehe Freemasons Chronicle, London 1889, Band 1, Seite 178, zitiert nach H. Gruber. Solche verwerfliche Mittel, die also unter Umständen von Freimaurern angewendet werden dürfen, sind Bestechung, Mordanschläge, Verschwörungen und so weiter. Mit Recht sagt deshalb Hermann Gruber, die Freimaurerei ist nichts anderes als eine über die ganze Welt verzweigte Gesellschaft von Verschwörern. Siehe Hermann Gruber, Mazzini, Freimaurerei und so weiter, Seite 62. Er sagt damit sicherlich nichts Unwahres. Das ungarische Freimaurerblatt Kelet gibt es ja offen zu. Wir sind Verschwörer. Wir verschwören uns gegen die jetzige Gesellschaftsordnung und arbeiten an ihrer Vernichtung. Gesellschaftsordnung ist ein mehrdeutiger Ausdruck. Gemeint ist in erster Linie die monarchische Staatsform. Auch der bekannte Logenschriftsteller und früher Herausgeber der Bauhütte, J.G. Findel, gibt dies mittelbar zu. Rings um uns her durchdringt der Geist dieser französischen Revolution die Massen des Volkes in seiner neu belebenden Kraft. Viele alte Gewaltherrschaften, das heißt Monarchien, sind bereits unter seiner Berührung zusammengestürzt, andere krümmen sich in Todeskämpfen der Umbildung. Bruder Sicard de Plauzol vom Grand Orient nennt die Freimaurerei geradezu die Mutter der Revolution, was insofern richtig ist, als die Ideen der Revolution zumeist von der Freimaurerei ausgegangen, stets jedoch von ihr genährt und verbreitet worden sind. Bruder Perrin, ein Mitglied des französischen Ordensrates, erblickt im Großorient von Frankreich den Bewahrer des revolutionären Gedankens. Philonie und Empörung sind eben, wie Bruder A.G. Mackay vom 33. Hochgrad offen zugibt, keine maurerischen Vergehen und daher auch von keiner maurerischen Strafe bedroht, im Gegenteil. Die Revolution ist nicht bloß ein Recht der Freimaurer, sie ist sogar in gewissen Fällen eine heilige Pflicht. Zu diesem Ergebnis kommt das führende englische Freimaurerblatt bei der Auslegung der Pflichten des Maurers. Gelingt die Verschwörung, so wird der Freimaurer als ruhmgekrönter Held geehrt, wie zum Beispiel Bruder Magalhães Lima nach der erfolgreichen Revolution in Portugal. Gelingt sie nicht, so wird ihm nach Kräften wenigstens Beistand und Hilfe geleistet, er wird als Märtyrer liebevoll aufgenommen und von der Loge gedeckt, wie zum Beispiel Bruder Kossuth, Klapka-Tö und viele andere. Treffend bemerkte daher seinerzeit der Freimaurer Stark bezüglich der französischen Revolution, ohne geheime Gesellschaften hätte man keine geheimen politischen Komitees gehabt und die Revolution wäre nie vollendet worden. Ein Satz, der allgemeine Gültigkeit auch heute noch hat, heute mehr denn je zuvor. Es ist daher auch kein Wunder, dass, wo immer in den letzten zwei Jahrhunderten Revolutionen, politische Anschläge und Staatsstreiche stattfanden, Freimaurer ihre Hand dabei im Spiel hatten.